Erst Brüssel, dann Bank, erst Politik, dann lukrative Posten. Wie kommt man an diese Jobs? Es gibt den klassischen Weg. Erst ganz bescheiden als unbezahlter Ehrenamtlicher beim Weltwirtschaftsforum und ähnlichen Treffen. Hier werden die tollen Jobs verteilt. Aus Ehrenamtlichen werden gut bezahlte Manager mit politischen Kontakten. Barroso ergatterte einen Spitzenjob bei Goldman Sachs und die EU-Kommission zieht die Konsequenzen. Barroso wird nicht mehr als ehemaliger Präsident behandelt, sondern als normaler Interessenvertreter, erklärte ein EU-Sprecher. Das verlangen unsere strengen Regeln und er arbeitet nun mal für diese Bank. Die Regeln sind aber nicht so streng, wie die Kommission behauptet. Barroso wartete so lange, bis er der EU keine Rechenschaft mehr ablegen musste, 20 Monate. Kurz genug, um attraktiv zu bleiben auf dem Lobbymarkt. Zwar fordern EU-Abgeordnete seit langem eine 3-jährige Auszeit, bisher aber ohne Erfolg. Bei einer längeren Auszeit wäre es schwieriger, politische Positionen im neuen Job auszunutzen. Juristisch ist Barroso also nicht angreifbar. Deshalb setzt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf die moralische Keule und auf symbolische Rückstufungen. Eine seiner bisherigen Privilegien als ehemaliger Kommissionschef war die Begleitung durch Protokollbeamte. Jetzt muss er am Eingang durch die Sicherheitsschleusen wie jeder andere Besucher auch. Das eigentliche Problem für die EU-Kommission: Barrosos neue Aufgaben. Er soll die Brexit-Folgen für Goldman Sachs abfedern, ohne Rücksicht auf EU-Interessen, aber mit alten Kontakten. Jean-Claude Juncker will sie kappen. Barroso soll bei Junckers Treffen mit Ehemaligen nicht mehr dabei sein. Das sind Treffen, bei denen Juncker und seine Vorgänger über wichtige politische Fragen sprechen, nicht über konkrete Geschäftsszenarien. Helfen dürfte das wenig, zumal Barroso in guter Gesellschaft ist. Ex-Vizepräsidentin Viviane Reding wechselte in das Kuratorium der Bertelsmann Stiftung, einem globalen Dienstleistungsunternehmen. Gleichzeitig sitzt sie noch als EU-Abgeordnete im Handelsausschuss. Ihr Kollege Algirdas Šemeta, ehemals Antikorruptionskommissar aus Litauen, ist für die ukrainische Wirtschaft aktiv. Beide versichern, dass sie ihr politisches Insiderwissen nicht ausnutzen. Brüssel hat die neuen Jobs problemlos genehmigt. Nicht nur im Fall Barroso geht es also um Glaubwürdigkeit, aber bei Barroso wohl noch mehr als bei seinen Kollegen.